Im Juni 2011 betrugen die Forderungen deutscher Banken gegenüber griechischen Schuldnern noch 28 Milliarden Euro. Selbst die vorsichtige Bundesbank schätzt die unmittelbaren Belastungen der deutschen Kreditinstitute aus einem Ausfall dieser Forderungen als handhabbar ein. Man hätte den Banken im Falle einer Insolvenz Griechenlands durch Garantien oder Kapitalzuführungen auch gar nicht die vollen Verluste ersetzen müssen, sondern nur jenen Teil der Verluste, der das Eigenkapital der Banken unter das regulatorische Minimum getrieben hätte. Im Falle Deutschlands lag der Löwenanteil der griechischen Staatsanleihen sowieso bei zwei Banken, die bereits unter dem staatlichen Rettungsschirm waren, nämlich der Commerzbank und der Hypo Real Estate. Die konsequente Anwendung des No-Bail-Out-Prinzips im Falle Griechenlands hätte sicher das Misstrauen der Märkte gegenüber anderen Ländern der Eurozone erhöht. Es hätte aber auch deren Willen zur Selbsthilfe erheblich angespornt. Auch für diese Fälle hätte ein staatlicher Rettungsschirm darauf beschränkt sein müssen, den Banken so weit mit Garantien und Eigenkapital zu helfen, dass die regulatorisch nötigen Eigenkapitalquoten jederzeit erfüllt sind. Über viele Jahre war die Bankenregulierung national und international darauf ausgelegt gewesen, eine immer feinere Risikoadjustierung der Eigenkapitalanforderungen vorzunehmen. Das schuf eine Scheinsicherheit. Sowohl die Weltfinanzkrise 1997-98 als auch die Krise um die griechischen Staatsfinanzen nahmen darin ihren Anfang, dass bewährte Risikomodelle plötzlich nicht mehr galten. Anlageklassen, die mit AAA bewertet waren, wurden in der Weltfinanzkrise plötzlich zu Toxic Assets. Und am Falle Griechenlands musste man bitter lernen, dass auch Staatsanleihen ein Ausfallrisiko haben können. Der Wettbewerbsökonom Martin Hellwig ist mittlerweile der Ansicht, dass Banken generell ein Eigenkapital von 20% bzw. sogar 30% vorhalten sollten. Das Argument, Eigenkapital sei zu teuer und solche Eigenkapitalvorhaben schränken die Kreditvergabe übermäßig ein, hält er für eine reine Schutzbehauptung der Bankenlobby. Hellwig ist auch dafür, auf eine Risikogewichtung der Bankaktivitäten völlig zu verzichten. Jede Geldanlage, jeder Kredit müsse mit demselben Eigenkapital unterlegt sein. Er meint, die Vorstellung, dass wir Risiken messen können, ist eine Illusion. Da hat man es mit Korrelationen zu tun, die nicht mit einem stationären Verteilungsmodell zu messen sind und die sich im Zeitablauf dauernd verändern. In den quantitativen Modellen wird eine Superpräzision suggeriert, die am Ende illusorisch ist. Die Verwendung der Risikomodelle ist zwar nützlich, weil sie die Banken zwingt, Risiken zu thematisieren und sich ein konsistentes Bild davon zu machen. Sie ist aber problematisch, wenn die Banken fast ausschließlich darauf abstellen, etwa in der internen Steuerung, der Festlegung der Unternehmensstrategie oder der Höhe des Eigenkapitals. Die Höhe des Eigenkapitals sollte nicht alleine davon abhängen, welche Risiken man erkannt hat. Für diese Erkenntnis sind die Staatsanleihen Griechenlands das beste Beispiel. Was nützt einer Bank das schönste Risikomodell, wenn sich in der gesamten Bank offenbar niemand rechtzeitig für die realen Verhältnisse in Griechenland interessiert hat oder sich die logische Bedeutung des No-Bail-Out-Prinzips vor Augen geführt hat? Wer in der Bankenwelt in solchen Fragen die notwendige Vorsicht walten ließ, hatte allerdings viele Jahre weniger verdient als die Optimisten. In guten Zeiten sind die Karrierechancen der Optimisten in der Bankenwelt eben deutlich besser, und das führt offenbar immer wieder dazu, dass das Vorsichtsprinzip in den Banken in länger andauernden guten Zeiten gefährdet ist. Wer mit wenig Eigenkapital scheinbar gute Geschäfte macht, hat eben für lange Zeit höhere Renditen. Strikte Eigenkapitalvorschriften dienen also dazu, die Banken vor sich selbst zu schützen. Es ist immerhin interessant, dass die beiden Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS, die nach der jüngsten Reform besonders scharfen Schweizer Eigenkapitalvorschriften, als einen Wettbewerbsvorteil ansehen. Und auch die Briten wollen in den Anforderungen an ihr Bankensystem wesentlich weitergehen, als gegenwärtig in der EU geplant ist.